Es ist weder groß noch klein und überhaupt nicht außerirdisch. Es ist nun mal so wie es ist. Weder groß noch klein und überhaupt nicht außerirdisch. Es ist nun mal so wie es ist. Nimm dich wahr, glaub nicht, so wie du bist, nicht so wie du sein willst. Denk, denk, denk an das Positive in dir. Verdräng den Frust und die Idiotie. Zu glauben, dass ausgerechnet du es nicht kannst. Flieg ein kleines Stück von hier nach da. Und während du fliegst, sag dir Bescheid, dass du schon da bist. Kleines Stück von hier nach da. Und während du fliegst, sag dir Bescheid, dass du schon da bist. Mehr noch. Großartig an dir, was dir nachscheint, so und während du fliegst, sag dir selbst, dass du schon da bist. Großartig an dir.